Blütezeit der Kunst. Die Beiträge von solidem Geld zum Wohlergehen der Menschen beschränken sich nicht nur auf den wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt, sondern sind auch deutlich in der Kunstwelt zu erkennen. Es ist kein Zufall, dass florentinische und venezianische Künstler die Vorreiterrolle in der Renaissance spielten, da diese beiden Städte in Europa führend bei der Einführung von solidem Geld waren. Die barocken, neoklassischen, romantischen, realistischen und postimpressionistischen Schulen wurden alle von wohlhabenden Mäzenen finanziert, die über solides Geld, eine sehr niedrige Zeitpräferenz und die Geduld verfügten, Jahre oder sogar Jahrzehnte auf die Fertigstellung von Meisterwerken zu warten, die Jahrhunderte überdauern sollten. Die atemberaubenden Kuppeln der europäischen Kirchen, die über Jahrzehnte hinweg von einzigartigen Architekten und Künstlern wie Filippo, Brunelleschi und Michelangelo gebaut und dekoriert wurden, wurden alle mit solidem Geld von Mäzenen mit sehr niedriger Zeitpräferenz finanziert. Diese Mäzene ließen sich nur durch Kunstwerke beeindrucken, die lange genug halten würden, um ihren Namen als Besitzer großer Sammlungen und Mäzene großer Künstler zu verewigen. Deshalb werden die Medici aus Florenz vielleicht besser für ihr Mäzenatentum in Erinnerung behalten als für ihre Innovationen im Bank- und Finanzbereich, auch wenn letztere womöglich viel weitreichendere Konsequenzen hatten. Ebenso lassen die musikalischen Werke von Bach, Mozart, Beethoven und den Komponisten der Renaissance, Klassik und Romantikzeit die heutigen animalischen Geräusche erbärmlich wirken, die innerhalb von wenigen Minuten in Studios aufgenommen werden, die davon profitieren, dass sie uns eine Stimulierung unserer niedersten Instinkte verkaufen. Während die Musik der goldenen Ära mit der Seele des Menschen sprach und ihn dazu brachte, über höhere Berufungen als den weltlichen Alltag nachzudenken, sprechen die heutigen musikalischen Geräusche die elementarsten animalischen Instinkte des Menschen an und lenken ihn von der Realität des Lebens ab, indem sie ihn einladen, sich sofort sinnlichen Freuden hinzugeben, ohne sich um langfristige oder tiefere Konsequenzen zu kümmern. Bachs brandenburgische Konzerte wurden mit hartem Geld finanziert, während der Dance-Sound von Miley Cyrus mit weichem Geld finanziert wurde. In Zeiten von solidem Geld und niedriger Zeitpräferenz arbeiteten Künstler daran, ihr Handwerk zu perfektionieren, damit sie langfristig wertvolle Werke produzieren konnten. Sie verbrachten Jahre damit, die komplizierten Details und Techniken ihrer Arbeit zu erlernen, sie zu perfektionieren und sie über die Fähigkeiten anderer hinaus zum Erstaunen ihrer Auftraggeber und der Öffentlichkeit weiterzuentwickeln. Niemand hatte die Chance, als Künstler bezeichnet zu werden, wenn er sich nicht jahrelang durch harte Arbeit dem Erlernen seines Handwerks gewidmet hatte. Die damaligen Künstler brauchten ihr Publikum nicht herablassend darüber zu belehren, was Kunst ist und warum ihre faulen Produktionen, deren Erstellung einen Tag in Anspruch nimmt, tiefgründig sein sollen. Bach behauptete weder ein Genie zu sein, noch sprach er ausführlich darüber, dass seine Musik besser sei als die anderer, sondern verbrachte sein Leben damit, sein Handwerk zu perfektionieren. Michelangelo verbrachte 4 Jahre an der Decke der Sixtinischen Kapelle und arbeitete den größten Teil des Tages mit wenig Essen, um sein Meisterwerk zu malen. Er schrieb sogar ein Gedicht, um die Tortur zu beschreiben. Zitat: Schon wächst ein Kopf mir über diesem Placken, wie Katzen vom lombardischen Wasser, auch in anderen Ländern mehr, wo Kröpfe brauch. Ans Kinn ist mir der Leib wie angebacken, den Bart träg ich gen Himmel, mit dem Nacken rückwärts gelehnt und mit Harpyenbauch, derweil der Pinsel immer überm Aug ein schön Mosaiko kleckst auf die Backen. Die Lenden kriechen tief mir in den Ranzen, den Steiß, weil ich zum Knäuel als Widerlage, nicht einen Strich sehe ich, den ich gezogen. Nach hinten schrumpft das Leder mir zu Fransen, je mehr ich's vorn mich auszudehnen plage und krümme mich als wie ein Syrerbogen. Was ich zu malen wage, die Arbeit ist verfehlt und mir verloren. Man schießt nur schlecht aus so gekrümmten Rohren. Mein Bild, das totgeboren, verteidige du, Johann, und meine Ehre. Der Ort taugt nichts, wenn ich auch Maler wäre. Zitat Ende. Nur mit solch akribischer und engagierter Arbeit über viele Jahrzehnte hinweg gelang es diesen Genies, diese Meisterwerke zu schaffen und ihren Namen als Meister ihres Fachs zu verewigen. In der Zeit des unsoliden Geldes hat kein Künstler mehr eine derart niedrige Zeitpräferenz, dass er so hart und so lange wie Michelangelo oder Bach arbeitet, um sein Handwerk richtig zu erlernen oder eine beträchtliche Zeit damit zu verbringen, es zu perfektionieren. Ein Spaziergang durch eine Galerie für zeitgenössische Kunst zeigt bisweilen künstlerische Werke, deren Herstellung nicht mehr Mühe und Talent erfordert, als ein gelangweilter 6-Jähriger aufbringen kann. Viele moderne Künstler haben das Handwerk und die vielen Stunden der Praxis durch Anmaßung, Schockeffekte, Empörung und existenzielle Angst ersetzt, um das Publikum dazu zu bringen, ihre Kunst zu schätzen. Sie fügen oft politische Ideale hinzu, meist der kindlichen, marxistischen Art, um einen intellektuellen Tiefgang vorzutäuschen. Soweit man über die zeitgenössische Kunst etwas Gutes sagen kann, dann vielleicht, dass sie im Sinne eines Streiches oder Scherzes clever ist. Es gibt nichts Schönes oder Bewundernswertes an der Erstellung oder dem Entstehungsprozess eines Großteils der zeitgenössischen Kunst, denn sie wurde oft in wenigen Stunden von faulen, talentlosen Mitläufern produziert, die sich nie die Mühe machten, ihr Handwerk zu lernen. Nur billige Anmaßungen, Obszönitäten und Schockeffekte ziehen die Aufmerksamkeit auf des Kaisers neue Kleider der modernen Kunst und nur ausschweifende, anmaßende Hetzreden, die den anderen einreden, das Werk nicht zu verstehen, verleihen ihm seinen Wert. In dem Maße, wie staatliches Geld das solide Geld ersetzt hat, wurden Mäzene mit niedrigen Zeitpräferenzen und exquisitem Geschmack durch Regierungsbürokraten mit politischen Zielen ersetzt, die so grobschlächtig sind wie ihr künstlerischer Geschmack. Natürlich geht es dabei weder um Schönheit noch um Langlebigkeit. Es geht stattdessen um politisches Geschwätz und die Fähigkeit, Bürokraten zu beeindrucken, die die wichtigsten Geldgeber der großen Galerien und Museen kontrollieren, die wiederum Teil eines staatlich abgeschotteten Monopols auf künstlerischen Geschmack und auf die Normen der künstlerischen Bildung geworden sind. Der freie Wettbewerb zwischen Künstlern und Geldgebern wird nun durch eine zentrale Planung unter der Leitung von unverantwortlichen Bürokraten ersetzt, mit vorhersehbar verheerenden Folgen. In freien Märkten sind die Gewinner immer diejenigen, die ein Gut liefern, das von der Öffentlichkeit als das Beste angesehen wird. Wenn der Staat die Entscheidungen über Gewinner und Verlierer übernimmt, dann sind diejenigen, die mit ihrem Leben nichts Besseres anzufangen wissen, als eine Stelle als Regierungsbürokraten anzunehmen, die wahren Richter über Geschmack und Schönheit. Anstatt dass der Erfolg der Kunst von den Menschen bestimmt wird, denen es gelungen ist, über mehrere Generationen hinweg durch Intelligenz und eine niedrige Zeitpräferenz Wohlstand zu erlangen, wird er vielmehr von Opportunisten bestimmt, die gut darin waren, im politischen und bürokratischen System aufzuwachsen. Wenn man diese Art von Mensch ein wenig kennt, kann man sich schnell erklären, wie wir zu den Monstrositäten der heutigen Kunst kommen konnten. Fast alle modernen Staaten stellen in ihrem Fiat-betriebenen, ständig wachsenden Kontrollbereich Budgets zur Finanzierung von Kunst und Künstlern in verschiedenen Medien bereit. Im Laufe der Zeit sind jedoch bizarre und unglaubliche Geschichten über die verdeckte staatliche Einmischung in die Kunst für politische Zwecke ans Licht gekommen. Während die Sowjets die kommunistische Kunst finanzierten und lenkten, um politische und propagandistische Ziele zu erreichen, hat sich kürzlich herausgestellt, dass die CIA auf die Sowjets antwortete, indem sie die Finanzierung und Förderung der Werke von abstrakt-expressionistischen Leinwand- und Pappkartonschändern wie Mark Rothko und Jackson Pollock als amerikanische Gegenspieler übernahm. Nur mit unsolidem Geld konnte man diese künstlerische Katastrophe herbeiführen, in der die beiden größten wirtschaftlichen, militärischen und politischen Mächte der Welt aktiv geschmacklosen Müll förderten und finanzierten, der von Menschen ausgewählt wurde, deren künstlerischer Geschmack sie für Karrieren in Washington und Moskau qualifiziert. Nachdem die Medici durch die künstlerischen Äquivalente der Mitarbeiter einer Zulassungsstelle ersetzt wurden, ist das Ergebnis eine Kunstwelt voll von visuell abstoßendem Müll, der innerhalb weniger Minuten von faulen, talentlosen Mitläufern produziert wurde, die nach dem schnellen Geld suchen, indem sie die Anwärter auf die Kunstsammelwelt mit erfundenem, unsinnigen Geschichten darüber betrügen, dass das Werk etwas mehr symbolisiert als nur die völlige Verderbtheit des Blenders, der vorgibt, der schaffende Künstler zu sein. Mark Rothkos Kunst entstand in nur wenigen Stunden, wurde aber an leichtgläubige Sammler verkauft, die Millionen des heutigen unsoliden Geldes besaßen, was die moderne Kunst eindeutig zum lukrativsten Werde-schnell-reich-Betrug unserer Zeit machte. Von Seiten eines modernen Künstlers ist kein Talent, keine harte Arbeit oder Anstrengung erforderlich. Es reicht, wenn man keine Miene verzieht und eine versnobte Ausstrahlung zeigt, während man einem Neureichen erzählt, warum der Farbspritzer auf einer Leinwand mehr ist als ein hässlicher, gedankenloser Farbklecks und wie der angehende Sammler seine Unfähigkeit, das unerklärliche Kunstwerk zu verstehen, leicht mit Hilfe eines fetten Schecks ausgleichen kann. Erstaunlich ist in der zeitgenössischen Kunstwelt nicht nur das Überangebot an Müll, wie der von Rothko, sondern auch das auffällige Fehlen großer Meisterwerke, die mit den großen Werken der Vergangenheit vergleichbar sind. Man kann nicht umhin festzustellen, dass heute nirgendwo so etwas wie sixtinische Kapellen gebaut werden und es auch nicht viele Meisterwerke gibt, die mit den großen Gemälden von Leonardo, Raphael, Rembrandt, Caravaggio oder Vermeer vergleichbar sind. Dies ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass der technologische und industrielle Fortschritt die Herstellung solcher Kunstwerke heute viel einfacher machen würde als in der goldenen Ära. Die sixtinische Kapelle wird jeden Betrachter in Ehrfurcht versetzen. Jede weitere Erläuterung ihres Inhalts, ihrer Herstellungsmethode und ihrer Geschichte wird die Ehrfurcht in Anerkennung darüber verwandeln, wie viel Denkarbeit, Handwerkskunst und harte Arbeit in dieses Kunstwerk eingeflossen sind. Bevor Künstler wie Roscoe berühmt wurden, wären selbst die anspruchsvollsten Kunstkritiker an einem auf dem Bürgersteig liegen gelassenen Roscoe-Gemälde vorbeigegangen und hätten es nicht einmal bemerkt, geschweige denn sich die Mühe gemacht, es aufzuheben und mit nach Hause zu nehmen. Erst wenn ein Kreis von Kritikern endlose Stunden damit verbracht hätte, diese Arbeit zu fördern, hätten die Mitläufer und werdenden Neureichen angefangen, so zu tun, als ob das Kunstwerk eine tiefere Bedeutung hätte und modernes, unsolides Geld dafür ausgegeben. Im Laufe der Jahre sind mehrere Geschichten aufgetaucht, in denen Witzbolde zufällige Alltagsobjekte in modernen Kunstmuseen hinterließen, damit sie von Liebhabern zeitgenössischer Kunst bewundert werden können, um dadurch das völlige Vakuum des Kunstgeschmacks unserer Zeit zu veranschaulichen. Aber die vielleicht treffendste Wertschätzung zeitgenössischer Kunst beweisen die vielen Hausmeister der Kunstausstellungen weltweit, die mit bewundernswerter Hingabe für ihre Arbeit immer wieder versehentlich teure zeitgenössische Installationen in die Mülltonnen geworfen haben, wo sie auch hingehören. Einige der berühmtesten Künstler unserer Zeit wie Damien Hirst, Gustav Metzger, Tracy Emin und das italienische Duo Sarah Goldschmidt und Eleonora Chiara haben höchstpersönlich diese kritische Bewertung von Hausmeistern erhalten, die anspruchsvoller sind als der unsichere Neureiche, der Millionen von Dollar für das ausgibt, was die Hausmeister wegwerfen. Es spricht vieles dafür, all dieses wertlose Gekritzel als eine staatlich finanzierte Peinlichkeit unserer Zeit abzutun und jenseits davon nach dem zu suchen, was sich lohnt. Niemand würde ein Land wie Amerika schließlich nach dem Verhalten seiner inkompetenten Mitarbeiter aus den Zulassungsstellen beurteilen, die während ihrer Schichten einschlafen und ihre Frustrationen an ihren unglücklichen Kunden auslassen. Vielleicht sollten wir unsere Ära nicht nach der Arbeit von Staatsbediensteten beurteilen, indem wir Geschichten über Stapel aus wertlosem Pappkarton erzählen, als ob es sich um künstlerische Leistungen handeln würde. Aber selbst dann finden wir immer seltener etwas, das der Vergangenheit das Wasser reichen kann. In From Dawn to Decadence, einer knallharten Kritik über die moderne, demotische Kultur, kommt Jack Barsen zu der Schlussfolgerung, Zitat, »Alles, was das 20. Jahrhundert beigetragen und seitdem geschaffen hat, ist Verfeinerung durch Analyse oder Kritik durch Persiflage und Parodie«, Zitat Ende. Barsens Werk hat bei vielen dieser Generation Anklang gefunden, weil es ein hohes Maß an deprimierender Wahrheit enthält. Sobald man die eigenen Vorurteile über den Glauben an die Unvermeidlichkeit des Fortschritts überwindet, kann man sich nicht der Schlussfolgerung entziehen, dass wir eine Generation sind, die ihren Vorfahren in Kultur und Raffinesse unterlegen ist, sowie die römischen Untertanen von Diokletian, die von seinem inflationären Konsum lebten und trunken waren von den barbarischen Spektakeln des Kolosseums und die den großen Römern der Ära des Cäsar, die ihre Aureus-Münzen mit nüchterner, harter Arbeit verdienen mussten, nicht das Wasser reichen konnten.